Also wir stellen uns erst kurz vor, wir sind die beiden Vortragenden und auch diejenigen, die die Moderation übernehmen. Ich fange mal mit mir an. Also mein Name ist Christoph Kehl, ich werde den zweiten Vortrag halten. Und zwar werde ich hauptsächlich über die psychologischen Methoden sprechen. Ich bin derzeit an meiner Promotion, also in der Endphase meiner Promotion am Institut für Europäische Ethnologie der Humboldt-Universität. Und dort gibt es einen relativ spannenden, wie ich finde, Forschungsschwerpunkt zur Sozial- und Kulturanthropologie der Lebenswissenschaften. Von der Ausbildung her bin ich weder Ethnologe noch Psychologe, das ist ein bisschen komplizierter. Ich habe Philosophie studiert und in meinem ersten Studium Naturwissenschaften und bin dann über einige Ecken da ans Institut gekommen, wo ich jetzt meine Promotion durchführe. Okay, und wenn nachher noch Fragen sind, kann man ja immer noch dann zur Biografie oder so, kann ich da ja nochmal Stellung nehmen. Aber vielleicht machst du jetzt mal weiter. Okay, ich bin Moritz Theder-Eckhardt. Ich promoviere gerade in der biologischen Psychologie am Fachbereich Psychologie in Marburg, habe auch Psychologie dort studiert. Wir sind eine der wenigen Arbeitsgruppen, die tierexperimentell arbeitet, von insgesamt 3 psychologischen Arbeitsgruppen deutschlandweit. Und ich werde referieren über die Möglichkeiten und Grenzen tierexperimenteller Forschung in der Psychologie vor dem Hintergrund der kritischen Psychologie. Und das Ganze werde ich aufziehen am Beispiel meiner eigenen Forschung, nämlich der neuronalen Grundlagenforschung zum sequentiellen Lernen, was eine Form des impliziten Lernens ist. Zu meinem Vortrag. Ich werde ungefähr eine halbe Stunde brauchen. Zwischenfragen können gerne gestellt werden. Ich würde bitten, so Nachfragen zwischendurch zu stellen und inhaltliche Diskussionen ans Ende dann zu verschieben, wenn ich mit meinem Vortrag fertig bin. Okay. Also setze ich mich jetzt hin, einfach unterbrechen dann. Genau. Und wir wechseln uns halt mit der Moderation ab. Er macht jetzt Moderation und ich dann nachher. Gut, dann fange ich einfach mal an. Zur Gliederung. Ich werde erst was sagen über die Verhaltensneurowissenschaften allgemein, also den Teil der Psychologie, in dem tierexperimentell geforscht wird, oder der Neurowissenschaften. Werde hierbei was sagen über das Verhältnis von kritischer Psychologie zur biologischen Psychologie. Die Verhaltensneurowissenschaften sind ein Teilgebiet der biologischen Psychologie. Danach werde ich auf Tiermodelle eingehen, was für Tiermodelle gibt es. Und da ich selbst zu Parkinson hauptsächlich forsche, werde ich das Ganze am Beispiel der Parkinson-Forschung im Tiermodell erläutern. Dann werde ich auf meine eigene Forschung konkret eingehen, zu der zum sequentiellen oder allgemeiner des impliziten Gedächtnisses und Lernens und welche Rolle Striatum und Hippocampus beim impliziten Gedächtnis spielen. Und anschließend dann Schlussfolgerungen aus meiner Forschung und auch aus der Wissenschaftstheorie und Diskussion. Gut, erstmal allgemein zu den Verhaltensneurowissenschaften. Wie bereits gesagt, sie sind ein Teilgebiet der biologischen Psychologie. Bei meiner Definition beziehe ich mich jetzt auf das Lehrbuch von Bierbaumer und Schmidt. Werden sicherlich viele kennen hier. Forschungsgegenstand der Verhaltensneurowissenschaften sind weniger komplexe kognitive Leistungen, weswegen hier auch tierexperimentell gearbeitet wird. Typische Methoden sind Läsionen, Knockout-Modelle für genetische Forschung oder Auswirkungen von Pharmakologie auf das Verhalten. Seltener kommt hier auch FMRT-Forschung oder EEG-Forschung zur Anwendung, also die typischen Methoden aus dem Humanbereich. Abgegrenzt werden die Verhaltensneurowissenschaften gegen die kognitiven Neurowissenschaften. Die befassen sich mit komplexeren kognitiven Leistungen, wie zum Beispiel Vorstellen oder Handlungsplanung. Die arbeiten eben im Humanbereich und benutzen eben hauptsächlich FMRT oder EEG, bildgebende Verfahren. Jetzt ist natürlich die Frage, wie steht die kritische Psychologie zur Biopsychologie oder allgemeiner gefragt zur Interdisziplinarität von Biologie und Psychologie? Holzkamp sagt hier recht klar, dass die Trennung biologischer und sozialer bzw. psychischer Prozesse ohnehin künstlich ist. Ich habe hierzu ein Zitat von Holzkamp. Es ist wie alle Holzkamp-Zitate relativ lang. Ich habe es nochmal ausgedruckt. Ich hoffe, dass die Kopien, die vorbereitet habe, reichen. Ansonsten muss ich zu zweit reinschauen. Ich werde es auch einfach mal verlesen. Also über das Verhältnis zwischen Biologie und Psychologie. Wir räumen allerdings ein, dass es demjenigen, der in seinem Denken der traditionellen wissenschaftlichen Arbeitsteilung verhaftet ist, schwerfallen muss, dies zu begreifen also Anmerkung, die biologische Fundierung der gesellschaftlichen Natur des Menschen, und zwar nicht nur dem Biologen, der in den Kategorien seiner Wissenschaft keine Möglichkeit sieht, so etwas wie Gesellschaftlichkeit abzubilden, sondern auch dem womöglich kritischen Sozialwissenschaftler, der meint, die Analyse gesellschaftlicher Phänomene schließe ein naturwissenschaftliches Vorgehen aus und der die Beziehung biologisch lediglich als Gegenbegriff zu gesellschaftlich oder gar zur Ausgrenzung irrelevanter bis schädlicher Sichtweisen benutzt, mithin glaubt, sich um biologische Tatbestände weder kümmern noch etwas darüber wissen zu müssen, Klammer auf, und so letztendlich auch von Gesellschaft nicht allzu viel versteht, Klammer zu. Also Holzkamp geht auch recht polemisch mit Sozialwissenschaftlern, Psychologen um, die meinen, Biologie sei irrelevant für sie. In Kapitel 9, oder besser gesagt 9.5, widmet Holzkamp sich der Grundlagenforschung und den Möglichkeiten und der Relevanz. Holzkamp geht von einer ebeneninternen Entwicklung innerhalb der unterschiedlichen Spezifitätsniveaus aus. Ich weiß jetzt nicht, ob alle mit den Begriffen vertraut sind, also er postuliert ja qualitativ unterschiedliche Ebenen psychischer Funktionsweisen, wobei der Mensch am höchsten entwickelt ist. Eine Unterscheidung wäre zum Beispiel subsidiäres Lernen und autarkes Lernen. Subsidiäres Lernen umfasst Lernformen, bei denen sich die auslösenden Reize ändern, aber das Verhalten, was auf die Reize hin abgespult wird, gleich bleibt. Hierzu gehören zum Beispiel durch Erfahrung modifizierbare, angeborene auslösende Mechanismen. Zum Beispiel eine Verteidigungsreaktion bleibt immer die gleiche, aber der Reiz, der diese Reaktion auslöst, kann durch Lernen modifiziert werden. Ein qualitativer Sprung wäre dann hin zum autarken Lernen. Hier werden eben nicht nur die Reize, die das Verhalten auslösen, verändert, sondern auch die ausgeführte Reaktionssequenz an sich kann sich ändern, also Lernen am Neuen. Zum Beispiel Jagdverhalten bei Katzen, die üben an Mäusen, die sie gefangen haben, wie sie diese erlegen können und können dabei dann eben auch die ausführende Reaktion, das Jagen, modifizieren. Und Holzkamp geht davon aus, dass diese unterschiedlichen Lernstufen bei allen Spezies, die dieses Niveau erreicht haben, immer noch vorhanden sind, wenn sie auch nicht mehr dominant sind, und sich auch innerhalb der Spezies dann weiterentwickeln, evolutionär. Gegenstand der Grundlagenforschung ist für Holzkamp quasi all das, was zwar nicht für die menschliche Existenzweise spezifisch ist, aber dennoch aufgrund eigener Evolution im Menschwerdungsprozess in dieser Ausprägung und Differenzierung nur dem Menschen zukommt, eben über diese ebeneninterne Evolution. Und er sagt allerdings weiter, je unspezifischer die jeweilige kategoriale Ebene, umso weitergehend kann dabei von der Spezifika des gesellschaftlichen Mensch-Weltbezugs abstrahiert werden. Er spricht hier konkret von einer Entspezifizierung. Also diese unteren Lernformen sind dann nicht mehr nur für den Menschen relevant, sondern sind dann auch zwischen den Spezies vergleichbar. Und er spricht auch explizit von einer methodischen Annäherung an die traditionelle Psychologie, wobei er allerdings nach wie vor vehement das statistische Analyseverfahren ausschließt, da er sagt, entweder die biologischen Grundlagen, die erforscht werden, haben einen signifikanten Einfluss, dann sind sie in den Daten mit bloßem Auge sichtbar, oder sie haben das eben nicht, dann macht es auch keinen Sinn, sich statistisch irgendwie daraus zu rechnen. Und hier sehe ich dann einen Ansatz für Tierexperimente, wo diese ihre Rolle innerhalb der Theorie der kritischen Psychologie haben könnten. Wenn dazu keine Fragen sind, würde ich jetzt zu Tiermodellen allgemein in der Psychologie übergehen. Ich helfe mir für die Diskussion. Okay. Zu Ihnen. Es gibt zwei Ansätze in der Tierforschung. Erstens den grundlagenwissenschaftlichen Ansatz und zweitens den präklinischen Ansatz. Grundlagenwissenschaftlich werden grundlegende Mechanismen und Funktionen untersucht, wie zum Beispiel Sensorik oder Motorik, Motivation, Emotion, Lernen und Gedächtnis, das ist die Forschung, der ich mich mir widme, Exekutivfunktionen oder auch Sozialverhalten. Es gibt zwei Herangehensweisen in den Grundlagenwissenschaften. Einmal vergleichend, zum Beispiel, wenn ich verhaltensneurowissenschaftlich Aussagen über das implizite Gedächtnis treffen will oder implizites Gedächtnis untersuche, interessiert mich nicht nur das implizite Gedächtnis der Ratte, sondern implizites Gedächtnis allgemein. Davon abzugrenzen ist speziesspezifische Fragestellungen. Das sind biologische Fragestellungen. Wenn ich zum Beispiel das Sonarsystem der Fledermaus untersuche, interessiert mich auch nur die Spezies Fledermaus und keine Übertragung auf andere Spezies. Abzugrenzen hiervon sind die präklinischen Modelle. Diese widmen sich in ihrer Untersuchung den Mechanismen von psychisch relevanten Erkrankungen und Störungen. Das Ganze dient der Behandlung, Früherkennung, Prädiktion und Prävention. Sucht, PTSD oder neurodegenerative Erkrankungen sind typische Modelle, die existieren, wie zum Beispiel Alzheimer und Parkinson, an denen ich auch forsche. Gibt es allerdings auch zu Depressionen, Schizophrenie. Jetzt stellt sich natürlich die Frage der Relevanz bzw. der Generalisierbarkeit von tierexperimenteller Forschung. Was bringt mir diese Forschung? Und natürlich die Frage, kann ich das Ganze auf den Menschen übertragen? Hier ist die Antwort ganz klar nein, ich kann das nicht auf den Menschen übertragen. Denn sonst müsste man vermuten, es funktioniert bei Ratten so, also muss es bei Menschen ganz genauso funktionieren. Stattdessen ist eher die Aussage, es funktioniert bei Ratten, mal sehen, ob es bei Menschen auch funktioniert. Zum Beispiel die Wirksamkeit von einem Medikament gegen angstähnliches Verhalten. Beziehungsweise es gibt Hinweise aus dem Humanexperiment und man kann schauen, ob es sich im Tierexperiment replizieren lässt. Voraussetzungen für Tiermodelle sind Vorhandensein kritischer Substrate und Mechanismen in einem gegebenen Modell. Ich werde das gleich an einem Beispiel erläutern. Und eine Ähnlichkeit oder ähnliche Beziehung zwischen Schädigung und funktionalen Veränderungen wie beim Menschen. Das Ganze jetzt am Parkinson-Modell. Die neurophysiologische Ursache von Parkinson, also das Substrat, sind ein Absterben der dopaminergen Neurone in der Substantia nigra, was dann hauptsächlich motorische Defizite als Symptom hervorruft. Es gibt sogenannte präklinische Defizite, also diese treten vermutlich auf, bevor die Erkrankung diagnostiziert wurde. Und hier zählt unter anderem das implizite Lernen zu, was bei Parkinson-Patienten vermutlich betroffen ist. Ein Problem hier dran ist, dass diese frühen Symptome sich bei Menschen nur schwer untersuchen lassen, da die Erkrankung in diesem Stadium in der Regel noch nicht diagnostiziert wurde. Also ich diagnostiziere Parkinson, sobald motorische Symptome, Zittern oder Instabilität im Gang auftreten. In diesem Stadium sind bereits 90% der dopaminergen Neurone in der Substantia nigra abgestorben. Vermutlich ist das implizite Lernen, was auch über dopaminerge Prozesse in den Basalganglien gesteuert wird oder davon beeinflusst wird, sensitiver und bereits früher beeinträchtigt, wenn noch nicht so viele Neuronen abgestorben sind. Werde ich gleich noch definieren. Also um Lernformen, die nicht bewusst zugänglich sein müssen. Aber dazu komme ich gleich noch ausführlicher. Vorteil bei Parkinson-Modellen ist, das dopaminerge System ist bei vielen Spezies typisch. Wir sehen einmal auf der hier einen Sagittalschnitt durch ein menschliches Gehirn und gespiegelt einen Sagittalschnitt durch das Rattengehirn. Und wir haben bei Menschen die dopaminergen Neurone in der Substantia nigra, die in das Triatum projizieren. Und denselben Faserverlauf haben wir bei der Ratte. Nachteil ist, es gibt anscheinend keinen spontanen Morbus Parkinson im Tierreich. Es liegt vermutlich daran, dass Menschen einfach immer älter und älter werden. Tiere haben diese biologische Grenze ihres Alters nicht so weit nach hinten verschoben, künstlich wie Menschen. Und das ist eigentlich der Hauptfaktor, mit dem sich Parkinson vorhersagen lässt, ist einfach das Alter, wie alt ein Mensch ist. Aber ich kann Parkinson-ähnliche Zustände im Tiermodell induzieren. Hierfür verwende ich Neurotoxine in der Regel. Ich selbst arbeite mit 6-Hydroxydopamin. Das ist ein Neurotoxin, was selektiv die dopaminergen Neurone schädigt. Ich gehe jetzt auf meine eigene Forschung ein, nämlich auf die Rolle von Striatum und Hippocampus im sequentiellen Lernen. Jetzt komme ich zum impliziten Lernen und Gedächtnis. Hierfür ist keine bewusste Verarbeitung nötig. Ich kann mir diese impliziten Prozesse zwar in der Regel bewusst machen, aber es läuft auch automatisch ab. Es ist eine sehr langsame Form des Lernens, also die Sachen, die gelernt werden, müssen immer und immer wiederholt werden und werden dann hochautomatisiert abgerufen und sind dadurch in ihrer Ausführung sehr wenig flexibel. Hierbei handelt es sich in der Regel um prozedurales Lernen, also das Erlernen von Fertigkeiten. Motorische Fertigkeiten, die sequenziell ablaufen, wären zum Beispiel Autofahren oder Klavierspielen, also welche Abfolge von Noten in welcher Reihenfolge abgespielt werden muss. Kognitive Beispiele wären Sprechen oder Grammatik lernen. Relevante Strukturen hierbei wären das Triatum, was zu den Basalganglien gehört. Moria, du warst das? Okay. Wäre das das, was Holzer im Lernbuch mitlernen nennt? Ich habe das Lernbuch leider nicht gelesen. Kann ich nicht so sagen. Aber die Ratten können doch keine dieser Fertigkeiten. Also wo kann man das bei denen sehen? Ich werde den Test, den wir dazu nehmen, gleich vorstellen. Es gibt dafür einen Test, der im Humanmodell angewendet wird für implizites Lernen oder sequenzielles Lernen, den wir versucht haben, ins Tiermodell zu übertragen. Jetzt definiere ich einfach erstmal nur prozedurales oder implizites Lernen beim Menschen. Und Ratten haben das nicht, das implizite Lernen. Haben die da doch, das haben sie, aber es zeigt sich bei denen natürlich nicht im Autofahren oder im Klavierspielen. Aber okay, die haben dann andere Beispiele. Nee, das ist jetzt erstmal nur allgemeine Definition, wie sieht das sequentielle Lernen beim Menschen aus. Und mich interessiert ja das sequentielle Lernen beim Menschen. Ich werde nachher auf die Nachteile der Humanforschung eingehen und sagen, weshalb ich dann Tiermodelle für sinnvoll erachte und welche Fragen ich damit klären kann, die ich beim Menschen vielleicht nicht klären kann. Weitere Fragen, oder? Okay. Abzugrenzen hiervon ist das explizite oder deklarative Gedächtnis. Das ist eine schnelle und hochadaptive Form des Lernens. Also es ist oft eine einzige Präsentation des zu lernenden Stimulus notwendig. Und dieser wird dann auch nicht hochautomatisiert abgerufen, sondern das, was da gelernt worden ist, ist sehr adaptiv in der Ausführung. Relevante Struktur, besonders für die Konsolidierung, ist der Hippocampus. Bei Menschen unterteilen wir das Ganze in episodisches und semantisches Gedächtnis, also einmal das Erlernen von Ereignissen oder das Memorieren von Ereignissen und das Erlernen von Fakten, wie zum Beispiel, was ist die Hauptstadt von Frankreich. Im Tiermodell, insbesondere bei der Ratte, wird das Ganze über räumliches Lernen operationalisiert. Also zum Beispiel die Orientierung in einem Labyrinth, dass die Ratte weiß, wo sie wie abzubiegen hat. Ist hiermit auch recht nah am Humanbereich dran, weil zum Beispiel auch einen Stadtplan zu lernen und sich anhand des Stadtplans dann in der Stadt zu orientieren, wäre bei Menschen auch stark von hippocampalen Aktivitäten abhängig. Im Humanbereich sieht es jetzt so aus, dass wir sequentielles Lernen so erfassen. Also das ist der klassische Test von Nissen und Polema, das sogenannte SRTT oder serielle Reaktionszeitaufgabenparadigma. Wir haben an einer von vier Stellen jeweils einen Stimulus, der präsentiert werden kann. Und was die Versuchsperson machen muss, ist per Tastendruck mit Taste 1 zu 4 auf den Stimulus zu reagieren, möglichst schnell. Ohne dass es den Versuchspersonen mitgeteilt wird, können diese Stimuli jetzt entweder sequenziell präsentiert werden, also immer eine Abfolge, die sich wieder und wieder wiederholt. Da oben wäre ein Beispiel von einer 10-Item-Sequenz. Oder es wird halt zufällig vorgegeben, die Stimuli. Die Versuchspersonen wissen in der Regel nicht, dass ihnen eine Sequenz vorgegeben wird. Wenn ich sie danach frage, ist euch irgendwas aufgefallen, sagen die, nee. Wenn ich die frage, okay, ich präsentiere dir den Reiz, was glaubst du, welcher als nächstes kommt, können sie das auch nicht explizit vorhersagen. Allerdings müssen sie es irgendwie implizit gelernt haben, denn so sieht ein typisches Ergebnis aus. Als random, also zufällige Abfolge, haben wir höhere Reaktionszeiten als bei sequenzieller Abfolge, wo die Reaktionszeiten schneller und schneller werden. Ich weiß jetzt nicht, wer zuerst war. Müsste ja eigentlich auch, wenn man sozusagen erst sequenziell und dann irgendwann wieder auf random umschaltet, dann müssten die Reaktionszeiten eigentlich wieder nach oben schnellen. Genau, dann werden die Reaktionszeiten wieder langsamer. Deswegen nennt man es dann auch Interferenzeffekt, weil das für die Versuchsperson dann störend ist. Du meintest gerade, dass Sie da überhaupt kein System drin erkennen, aber es gibt auch einerseits, hast du selber gesagt, dass man nicht implizites Lernen ausdrücken kann. Ich habe es auch gefunden aus der formalen Grammatikforschung, wo eben irgendwelche Buchstabenformen vorgelegt werden, dass Sie auch Teile der Regeln lernen können. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben hier eine, ich sag mal, hochsterile Laboraufgabe, bei der das sich bewusst machen, Sie wissen ja gar nicht, dass Sie was Sequenzielles lernen sollen. Deshalb lernen Sie es da rein implizit und wissen nicht, was abläuft. Wenn ich jetzt den Leuten sage, hier versucht diese Regel zu lernen oder versucht dieses Stück auf dem Klavier zu spielen, fängt das Ganze natürlich bewusst an, dass Sie erstmal sagen, die Note bedeutet, ich muss die Taste drücken und das ist die Abfolge, die ich jetzt lernen will und wird dann nach und nach automatisiert. Hier lässt es sich dann schwer trennen, was ist jetzt implizit, was ist explizit. Und hier gebe ich einfach nur stur diese Reize vor, ohne dass die Versuchspersonen explizit informiert sind, dass dann überhaupt eine Struktur hintersteckt. Und sie lernen trotzdem die Struktur, ohne es zu wissen. Aber Sie können das jetzt auch nicht dann nachträglich aufeinander übertragen. Man könnte jetzt nicht zum Beispiel irgendwie erst lange, lange Zeit, ohne es Ihnen zu sagen, in dieser Sequenz vorspielen und danach Ihnen dann irgendwann sagen, hey, übrigens, das war jetzt immer eine wiederholende Sequenz, jetzt gucken wir, ob du diese Sequenz hinbekommst, ob du die jetzt selber eintippen kannst. Oder was, ja. Das wird ja zum Teil gemacht. Also um zu zeigen, dass das implizites Lernen ist, sage ich der Versuchsperson, ich habe dir den Reiz präsentiert, was glaubst du, also Taste 1 hat aufgeleuchtet, was glaubst du, welche Taste wirst du als nächstes drücken müssen? Und das wissen Sie bei diesem Typ der Aufgabe nicht. Sie können das natürlich explizit lernen, aber das wäre dann halt nicht so hoch automatisiert. Was heißt die Zahl hatte ich? Es sind ja nur 4 Zahlen, die auftauchen können. Die wiederholen sich ja ständig. Also, aber sie. Ich meine, aber irgendwie wird Ihnen das ja schon bekannt vorkommen, aber nur vielleicht nicht so klar, dass Sie dann genau sagen können, welche. Also sowohl die subjektiven Berichte von den Versuchspersonen, wenn man sie fragt, hast du da irgendeine Regel erkannt oder kam dir das irgendwie so vor, als auch die diese Prüfung, ob sie irgendwie eine Ahnung haben, welche Zahl als nächstes kommt, deutet darauf hin, dass sie es in der Regel nicht wissen. Ich glaube, das Wichtige ist, dass die Korrelation zwischen den Berichten und die Reaktion, die darunter geht, die existiert nicht. Ich meine, auch wenn die Leute, es gibt ja Leute, die diese Presse mitkriegen und sagen, ja, ich weiß, was kommt, und deren Reaktion geht runter. Es gibt Leute, die keine Ahnung haben, wie, was sie zu berichten haben, weiß man die Presse oder nicht, und die Reaktion geht trotzdem runter. Das heißt, das Bewusstwerden von der Frequenz hat mit der Reaktion und mit dem implizit mehr wenig, oder die Korrelation existiert. Aber es ist vielleicht auch nicht nur eine kognitive Frage, sondern es geht ja hier auch um Bewegungslernen. Ja. Nee, also Fertigkeiten lernen. Wie zum Beispiel das Bedienen der Handschaltung beim Auto oder einfach motorisch lernen. Das ist sehr nah am motorischen Lernen dran, aber trotzdem eine Form von Gedächtnis. Gut, mache ich weiter? Oder gibt es noch Fragen hierzu? Bei Parkinson-Patienten finde ich in dieser Form des Lernens häufig Defizite. Also ich habe nicht mehr diesen Abstand zwischen sequenzieller und zufälliger Reizdarbietung. Dass sie schneller werden. Die scheinen nicht von der sequentiellen Reizdarbietung zu profitieren. Allerdings habe ich hier sehr heterogene Befunde. Also in einigen Experimenten zeigt es sich, dass Parkinson-Patienten diese Sequenz offensichtlich nicht lernen können. Andere Experimente finden wiederum sequentielles Lernen bei Parkinson-Patienten. Ich gehe jetzt einmal allgemein auf die Probleme bei Patientenstudien ein. Ich habe erstens keine randomisierte Gruppenzuweisung, was ja experimentell sehr wichtig ist. Ich habe starke medikamentöse Einflüsse, insbesondere bei den gerade vorgestellten Forschungen ist das enorm wichtig. Ich meine, die Hypothese bei den Experimenten ist, dass es die dopaminergen Prozesse in den Basalganglien sind, die dafür verantwortlich sind, dass nicht mehr implizit gelernt wird. In der Regel haben meine Versuchspersonen aber eine L-Dopa-Therapie oder irgendwelche anderen dopaminergen Agonisten, weshalb ich dann natürlich nicht mehr sagen kann, womit die Defizite jetzt etwas zu tun haben oder wenn ich sie nicht mehr finde, die Defizite, liegt es daran, dass sie einfach keine Defizite im impliziten Lernen haben oder sind die einfach nur durch die Medikation aufgehoben? Das kann ich nicht unterscheiden. Ich habe keine homogenen Patientengruppen. Ich habe eine sehr hohe Varianz da drin, wie stark die neurologische Schädigung ist. Ich habe auch keine homogenen Krankheitsbilder. Bei Parkinson sind bei Weitem nicht nur die Basalganglien betroffen und schon gar nicht nur die dopaminergen Neuronen in der Substantia nigra. Ich habe auch Defizite im Motorkortex zum Teil. Ich habe sehr häufig Degenerationen im präfrontalen Kortex. Und die Defizite im sequentiellen Lernen, die ich beobachtet habe, können sich mit all diesen Defiziten, die sich neuronal zeigen, auch erklären lassen. Ich kann, wenn ich Ergebnisse gefunden habe, die darauf hindeuten, nicht sagen, es muss an den dopaminergen Neuronen in der Substantia nigra liegen, weil das nicht das Einzige ist, was zerstört ist. Dementsprechend habe ich allerdings im Tiermodell eine randomisierte Gruppenzuweisung. Ich habe weniger Störvariablen, zum Beispiel was Alter, Medikation oder Lebensgewohnheiten betrifft. Besonders die Medikation ist hier sehr wichtig, das kontrolliere ich natürlich. Ich kann Regionen und Rezeptortypen gezielt und selektiv lädieren und diese Läsionen anschließend sogar noch quantifizieren. Also ich weiß, was kaputt ist und zu welchem Ausmaß es kaputt ist. Wir haben jetzt versucht, diese serielle Reaktionszeitaufgabe in einen Tiertest zu übersetzen. Das machen wir mit vier sogenannten Nosepoke-Holes. Es gibt leider kein vernünftiges deutsches Wort dafür. Es läuft eigentlich genauso ab wie im Humanbereich. Eines der Löcher wird immer beleuchtet. Die Ratte muss mit der Nase da reinstupsen und dann wird das nächste Loch beleuchtet und die Reizabfolge kann wiederum entweder sequenziell oder zufällig sein. Wir arbeiten mit einer sich wiederholenden 12-Item-Sequenz. Das Spannende hier dran ist, das ist eine Sequenzlänge, wie sie in der Regel auch im Humanbereich verwendet wird. Also schon. Bitte? Ist ein instrumenteller Test, also wir müssen die Ratten während des Lernens verstärken. Das ist sicherlich auch einer der großen Unterschiede zu dem Test, den wir im Humanbereich haben. Die bekommen Belohnung, damit sie arbeiten für die POCs. Ja. Also am Ende läuft es so ab, dass die für jeden 13. korrekten Poke Futterpillen bekommen und dann arbeiten die auch konstant daran. Korrekt ist, wenn sie schnell genug da rein. Ne, korrekt ist, wenn sie einfach in das beleuchtete Loch gepokt haben. Nochmal zu der Sequenz. Es ist wie gesagt eine Länge, wie sie in der Regel auch im Humanbereich verwendet wird, was ja dafür spricht, dass es eine sehr basale psychische Funktion ist, wo der Unterschied zwischen Mensch und Tier nicht allzu groß ist. Also es ist jetzt nicht so, dass die Ratten hier wesentlich weniger lernen als Menschen. Und erste Voruntersuchungen haben eben auch einen Interferenzeffekt in unserem Tiermodell ergeben. Die Reaktionszeiten bei den Sequenzen, auf denen wir die Ratten trainiert hatten, waren deutlich kleiner, als wenn ich dann zurückgeschaltet habe auf zufällige Reizdarbietung. Zu den Hypothesen von meiner Arbeit. Ich leite die ab von Packard und Norton. Das sind eben zwei Forscher, die sich theoretisch damit auseinandergesetzt haben, welches System für implizites Lernen wie zuständig ist und auch wie Gedächtnissysteme interagieren bei Ratten. Und die sagen eben, dass das dorsale Striatum die relevante Struktur beim sequentiellen Lernen ist. Offen hingegen ist die Frage, wie der Hippocampus, der für das explizite Lernen oder bei der Ratte für das räumliche Lernen zuständig ist, wie der mit dem sequentiellen Lernen zusammenspielt. Und hier ist sowohl eine Interaktion, eine Dissoziation oder sogar eine Konkurrenz zwischen beiden Strukturen möglich. Wir arbeiten folgendermaßen: über einen Stereotakten und eine Injektionspumpe wird das Neurotoxin in den Schädel der Ratten injiziert ins Gehirn. Wir sehen hier einmal es sind alles frontale Schnitte durch das Gehirn. Oben sehen wir das Striatum, also außenrum die Struktur ist der Cortex, darunter liegt das Corpus callosum und da, wo letztendlich die Injektionskanäle, die ich eingezeichnet habe, enden, das ist das Striatum mit darunterliegendem Nucleus accumbens. Diese Injektionen von dem 6-Hydroxydopamin haben zu einem ca. 60-prozentigen Verlust von Dopamin geführt, was einem frühen Parkinson-Modell entspricht. Bei den Ratten treten dann auch noch keine motorischen Defizite auf. Unten haben wir MRT-Bilder von meinen Ratten, von den hippocampalen Läsionen. Hier ging es nicht um einzelne Rezeptortypen, sondern wir haben ein unspezifisches Neurotoxin genommen. Wir sehen hier bei einer scheinoperierten Ratte Injektionskanäle, die in den Hippocampus gehen. So, hier ist Cortex, darunter liegend der Hippocampus. Hier wäre dann der Thalamus. Wir sehen hier ein mediertes Tier. Freiräume oder mit Flüssigkeit gefüllte Räume sind weiß im MRT. Wir sehen hier den Cortex, der nicht beeinträchtigt ist. Thalamus ist auch noch intakt. Und dann hier weiß sehen wir die Gewebeschädigungen im Hippocampus. Zum Versuchsablauf. Die Ratten wurden einfach 20 Minuten pro Tag und pro Tier auf der Sequenz trainiert. Und zwar so lange, bis ich ein stabiles Performance-Niveau zeigte. Also bis sie nicht mehr schneller geworden sind. Zur Testung. Wir haben zwei Tests, die wir anwenden nach dem Training. Einmal den sogenannten SRSR-Test. R für Random, also Zufall. Hier schaltet das Programm alle 5 Minuten zwischen zufälliger und sequenzieller Reizdarbietung hin und her. Ohne Ankündigung. Es läuft einfach 5 Minuten Sequenz. Und dann schaltet es automatisch ohne Ankündigung um und geht auf 5 Minuten zufällige Reizdarbietung, dann wieder 5 Minuten sequenziell, 5 Minuten zufällig. Anschließend haben wir einen sogenannten Sequence Violation Test. Hier wird einfach 20 Minuten die Sequenz vorgegeben und sind einige Fehler eingebaut, der Gestalt, dass ein Item innerhalb der Sequenz übersprungen wird. Die Ratte kann dann wie folgt poken, entweder sie pokt korrekt in das beleuchtete Loch, das wäre einfach als Reaktion, oder sie pokt in irgendein falsches Loch, da kann sie entweder in eins der Löcher poken, die zufällig sind, oder aber sie pokt in das Loch, was danach der sequentiellen Abfolge erwartet gewesen wäre. Das wäre dann eben eine hochautomatisierte sequentielle Antwort. Ist das soweit verständlich? Also diesen Test nehmen wir als ein Maß dafür, wie automatisiert das sequentielle Verhalten ist. Dass eben die Ratte nicht darin pokt, in das Loch, was beleuchtet ist, sondern in das Loch, was übersprungen worden ist und was nach der Sequenz dran gewesen wäre. Zu den Ergebnissen. Hier sieht man einmal von gesunden Ratten ein typisches Reaktionszeitmuster in dem SRSR-Test. Wir haben also so etwas mehr als eine halbe Sekunde Reaktionszeit. Die Ratten werden echt ziemlich schnell in dem Test. Bei sequenzieller Reizdarbietung, sie werden langsamer, wenn es auf Zufall umschaltet, wieder schneller, wenn es auf sequenzielle Reizdarbietung umschaltet, wieder langsamer. Also das ist dieser Interferenzeffekt, den wir erwartet haben. Man sieht auch eine sehr schön niedrige Varianz dabei. Bei dorsalstriatalen Läsionen sieht man jetzt eine generell niedrigere Leistung. Das sind die schwarzen Punkte. Sowohl in den Reaktionszeiten als auch in der Genauigkeit. Ich habe jetzt einfach mal nur die Reaktionszeiten hier abgetragen. Und, was noch wichtiger ist, keinen Interferenzeffekt. Also das Verhalten der ledierten Tiere wird nicht dadurch beeinflusst, ob die Sequenz oder die Zufallsabfolge vorgegeben wird. Was dafür spricht, dass die Ratten die Sequenz nicht gelernt haben. Das ist eine Frage, die wir nicht klären konnten. Hat sich hier so gezeigt, war nicht die Hypothese bei uns. Können wir schwierig sagen. Also können vielleicht auch motivationale Defizite sein, weil Dopamin da auch eine große Rolle spielt, aber das ist jetzt nur so eine Post-Hoc-Hypothese. Und wie viele Ratten waren das und wie signifikant ist das? Weil es ja schon Das sind 15 Ratten pro Gruppe. Wir haben hier jeweils signifikante T-Tests und da zeigt sich nicht signifikant. Ich wollte auf die Statistik jetzt verzichten, weil Holzkamp ja auch sagt, soll man rauslassen, entweder das zeigt sich oder das zeigt sich nicht. Aber die Ergebnisse sind auch so schon publiziert und mit parametrischen Tests werden die signifikant. Weil also die Unterschiede zwischen Sequenz und Zufall bei den nicht ledierten Tieren werden dann allerdings nicht signifikant. Holzkamp lehnt die statistische Auswertung komplett ab. Er sagt, man sieht die Daten, dass sie einen signifikanten Einfluss haben oder man sieht es nicht. Und Statistik ist nur dafür da, um irgendwas, was keinen signifikanten Einfluss hat, sichtbar zu machen. Also er lehnt eine statistische Auswertung ab. Ich habe natürlich in meinen Publikationen, das ist jetzt in Neurotoxicity Research erschienen, habe ich natürlich die statistische Auswertung dabei. Ich finde die auch recht sinnvoll zur Absicherung. Ich will ja auch die kritisch-psychologische Position hier darstellen und so ganz Unrecht hat er nicht. Man soll sich die Daten erstmal so einfach anschauen und dann sieht man was oder man sieht keine Effekte. Aber dann kann das ja auch, dann weiß man überhaupt nicht, wie zufällig, das kann auch einfach nur zufällig aussehen. Also das Muster ist ja schon mal das, was ich erwartet hätte. Das lässt sich jetzt schwierig sagen, dieses Zackenmuster ist zufällig. Ich gebe dir aber recht, ich finde es auch ganz gut, das immer nochmal in statistischen Zahlen auszudrücken. Ja? Soll das jetzt auch implizites Lernen sein, weil eigentlich die werden ja verstärkt, also das ist ja noch mal ganz... Also verstärkt werden sie... Als bei den Menschen, wo es ja unbewusst, also da war ja das Unbewusste, das wichtig, dass sie gar nicht wissen, worum es geht und trotzdem setzen diese Effekte ein. Also bei die Sonne... Bei den Tieren ist es jetzt eigentlich so, dass sie dafür belohnt werden, dass sie das richtige Verhalten dann zeigen, oder ist es nicht... Also es hat ja nichts mit bewusst oder unbewusst zu tun. Die Ratten werden ja nur verstärkt für das Poken, nicht dafür, dass sie jetzt diese Sequenz gelernt haben. Die Sequenz ist ja, lernen sie ja völlig unabhängig davon. Also die kriegen einfach nach jeweils 12 Pokes? Nach 13 Pokes kriegen sie. Wir haben jeden 13. Poke verstärkt, damit die Verstärkung immer an einer unterschiedlichen Stelle der Sequenz kommt. So sind Sequenz und Verstärkung losgekoppelt voneinander. Und das ist bei Zufallsabfolge wie bei sequenzieller Abfolge ja genau das Gleiche. Nee, dann nicht. Wir müssen das schon lernen. Also es gibt erst eine Shaping-Phase. Wenn eins falsch ist und dann geht es wieder los, sozusagen die nächsten 13, oder heißt es dann nicht? Also Sie müssen nicht 13 Pokes in Folge richtig machen. Sie können zwischendurch Fehler machen und der Zähler wird dann nicht auf 0 gesetzt. Soll es noch weitere Fragen? Ist das mit dem implizit, explizit? Ich hatte mich ja nur gefragt, ob dann alles Lernen von Tieren eigentlich implizites Lernen ist und da würde ich nochmal darauf hinweisen. Also wir können beim Tieren... Diese Unterscheidung implizit, explizit macht beim Tier keinen Sinn. Explizit heißt ja so viel wie, ich kann explizit sagen, was ich gestern getan habe. Bei Ratten unterscheiden wir dann einfach in unterschiedliche Lernformen. Wir sagen dann deklaratives Lernen oder nicht deklarative Formen des Lernens oder hier eben prozedurales Lernen, also das Erlernen von Fertigkeiten. Bei einer Ratte kann ich sagen, die hat eine mentale Repräsentation von einem Labyrinth aufgebaut, indem sie sich dann orientieren kann. Das ist natürlich eine andere Form von Lernen als das, was wir hier haben. Das hier ist dann eben prozedurales Lernen, dass sie eine Fertigkeit gelernt hat, aber nicht eine allgemeine Orientierung in einem Labyrinth. So unterscheide ich das dann bei Ratten und damit versuche ich eben implizites und explizites Lernen zu modellieren. Es ist aber kein implizites und explizites Lernen. Ja? Ich kann meiner Ratte implizit und explizit hier überhaupt nicht sagen. Ich kann hier lediglich sagen, das sequentielle Lernen wird verhindert, wenn ich dopaminär klädiere. Das ist die Aussage, die ich treffen kann. Wie kann man denn das Ganze dann so bei der Ratte machen, dass ich im humanen Bereich bin, wenn das beides sequentiell heißt, aber bei der Ratte völlig anders bedingt sein kann? Mir geht es ja nur darum, ob dieses Parkinson das implizite Lernen, was bei Menschen implizites Lernen nenne oder sequentielles Lernen beeinträchtigt ist. Da habe ich Hinweise, bin mir nicht sicher, ob das so ist, also versuche ich es im Tiermodell nachzustellen. Ich habe beim Menschen dopaminerge Defizite in der Substantia nigra, sehe, dass die dann Probleme im sequentiellen Lernen habe, weiß aber nicht, ob es auf diese Defizite in der Substantia nigra zurückzuführen ist, auf die dopaminergen Degenerationen und schaue dann, ob wenn ich bei der Ratte ähnliche Läsionen setze, ob ich dann noch ähnliche Auswirkungen auf das Verhalten habe. Und dann kann ich sagen, die Vermutung, dass dopaminerge Degenerationen, die durch Parkinson hervorgerufen werden, bei Menschen zu Defiziten im sequentiellen Lernen führen, habe ich hier keine Bestätigung, aber einen Hinweis, dass es so ist im Tiermodell, dass diese Vermutung richtig ist, die ich im Humanexperiment nur sehr unsauber aufgrund der ganzen Störvariablen darstellen kann. Und das soll dann zeigen, das soll dann dazu dienen, quasi früh Präventivdiagnostik. Wäre eine Möglichkeit. Also man könnte eine Testbatterie aufstellen, sequentielles Lernen ist ja nur ein Beispiel. Man hat auch die Vermutung, dass es vom Geruchssinn her Defizite gibt in frühen Stadien bei Parkinson-Patienten. Und wenn ich jetzt eine Testbatterie aufstelle, bei der sich bestätigen lässt, dass im Tiermodell es Hinweise gibt, dass die bereits im frühen Stadium da Defizite haben bei dopaminergen Läsionen, dass ich damit dann vielleicht Parkinson früher diagnostizieren kann. Und was macht man dann, wenn man das früher diagnostiziert? Also ich würde sagen, man könnte vielleicht früher eine Therapie einleiten, man könnte vielleicht darauf achten, welche Lernstrategien bei denen noch funktional sind, welche nicht. Also zum Beispiel würde ich dann sagen, Autofahren neu zu lernen, wäre bei jemandem, bei dem ich Parkinson im frühen Stadium diagnostiziert hatte, eher schwieriger möglich und davon abzuraten. Aber wie ich dann therapeutisch damit arbeite, das weißt du als Mediziner vermutlich besser. Also wie ich Parkinson behandle und was mir dann früher die Diagnostik bringt, ist dann ja für präklinische Studien im medizinischen Bereich dann ja auch relevant. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass man durch eine früher eingeleitete Therapie Vorteile hat, dass man früher mit der Medikation anfangen kann. Also ich finde, bei jeder Erkrankung sollte man versuchen, wie man sie möglichst früh diagnostizieren kann. Na gut, aber das wäre jetzt eine große Diskussion, ja, aber das klar. Würde ich sagen, ist nicht. Auf jeden Fall gibt es da Meinungen, die weit von dem Herzen sind, dass man das sozusagen Vorsorge ist nicht mehr gut. So, okay, Vorsorge hat auch Nebenwirkungen quasi. Das können wir aber hinterher dann diskutieren. So, wir haben jetzt noch die hippocampalen Läsionen. Hier habe ich mir die Grafiken dazu gespart. Wir haben bei hippocampal lädierten Tieren überraschenderweise eine erhöhte Leistung, sowohl was die Reaktionszeiten angeht, als auch die Genauigkeit, also sie sind schneller und machen weniger Fehler. Und wir haben einen Interferenzeffekt in beiden Gruppen. Also nach hippocampalen Läsionen arbeiten die Tiere besser und beide Gruppen haben offensichtlich die Sequenz gelernt. Wir haben als zweites ja noch den Sequenz-Violation-Test. Beim Dorsalans-Triatum zeigte sich hier eine verringerte Tendenz zu hochautomatisierten Reaktionen im Vergleich zur Kontrollgruppe. Also die Sequenz wurde weniger automatisiert, das sequenzielle Verhalten, womit ja auch die Hypothese bestätigt ist. Bei hippocampalen Läsionen haben wir bei den ledierten Tieren eine erhöhte Tendenz zu hochautomatisierten Reaktionen im Vergleich zur Kontrollgruppe. Also dadurch, dass die Tiere, bei denen der Hippocampus weggefallen ist und das hippocampale Lernen, ist dieses hochautomatisierte sequenzielle Lernen anscheinend zu einem höheren Ausmaß abgelaufen und sie haben ein höheres Niveau an automatisiertem sequenziellen Lernen erreicht. Ja? Räumliches Lernen hauptsächlich bei den Tieren. Ich habe meine eigene Hypothese dazu, die besagt, das Triatum ist halt für dieses hochautomatisierte Lernen und das langsame Lernen zuständig, der Hippocampus für ein sehr schnelles Lernen und eben räumliches Lernen. Beide Strukturen arbeiten parallel, beide Strukturen projizieren sehr stark in den präfrontalen Kortex, der auch sehr viel mit Verhaltenskontrolle zu tun hat. Die hippocampalen Informationen sind in diesem Testparadigma jetzt irrelevant. Beide Strukturen projizieren aber in den präfrontalen Kortex und wenn dann eine Projektion wegfällt, sind mehr Ressourcen dafür da, um die Informationen aus der noch verbleibenden Struktur zu verarbeiten. Das ist allerdings jetzt eine Hypothese, die ich aus den Daten abgeleitet habe, die ich auch noch explizit prüfen müsste. Das ist nur die Vermutung soweit. Hiermit wäre ich auch schon bei Schlussfolgerungen und Diskussion. Erstmal allgemein zu kritischer Psychologie und Biologie. Ich kann die neuronalen Basis unterschiedlicher Spezifitätsniveaus untersuchen durch Tierexperimente oder beziehungsweise auch allgemein in der biologischen Psychologie. Ich kann das Zusammenspiel unterschiedlicher Spezifitätsniveaus untersuchen. Hierbei können evolutionär ältere Lernformen mit jüngeren interagieren, aber wie in meinem Fall gezeigt, eben auch konkurrieren. Also sie bauen nicht immer aufeinander auf, sondern stehen je nach Umweltanforderungen auch in Konkurrenz zueinander. Dann allgemein zu Tiermodellen und kritischer Psychologie. Zentral ist natürlich anzumerken, dass wichtige Kategorien der kritischen Psychologie sich im Tiermodell nicht untersuchen lassen. Über die Gesellschaftlichkeit des Menschen kann ich natürlich keine Aussagen treffen und muss mir dessen auch immer bewusst sein, dass ich hier das psychische Niveau, das bei Menschen vorliegt, weit unterschreite. Ich kann aber, wie Holzkamp es nennt, Aussagen über die reale funktionale Basis menschlicher Handlungsfähigkeit treffen oder dazu Untersuchungen machen. So beschreibt Holzkamp das in der Grundlegung der Psychologie. Also die Perzeptions-Operations-Koordination. Also praktisch die Werkzeuge, die den Menschen zur Verfügung stehen, um sich bewusst dann zur Umwelt letztendlich verhalten zu können. Das sind dann nicht die dominanten psychischen Prozesse, die beim Menschen ablaufen, aber für die Koordination seiner Handlungen dann eben Grundlagen bilden. Jetzt noch ein paar Punkte, die ich noch nicht angesprochen habe bisher, nochmal kurz. Wichtig für Neurowissenschaftler ist es, eigene Grenzen zu erkennen. Zuvorderst ist ja das interne-externe Validitätsdilemma zu nennen. Dann, was natürlich auch sehr wichtig ist, ist, dass Finanzierung und Zweck der eigenen Forschung hinterfragt werden müssen. Wissenschaft an sich ist beeinflusst von gesellschaftlichen Prozessen. Hier ist natürlich die Zugänglichkeit der Ergebnisse ein sehr wichtiger Faktor. Also auch wenn ich selber keine Aussage über gesellschaftliche Prozesse im Tiermodell treffen kann, so ist doch meine Forschung an sich dadurch beeinflusst. Zum Beispiel, wer finanziert meine Forschung, wo wird publiziert oder bekomme ich am Ende einfach nur Patente raus, die dann irgendeinem Pharmakonzern zur Verfügung gestellt werden. Das war's von mir. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Damit wäre ich am Ende. Jetzt war hier eine erste Frage. Oder würdest du jetzt die Moderation übernehmen? Also ich kenne halt die Namen nicht. Ich muss irgendwie nach Gedächtnis dann besuchen. Okay. Also ich frage mich sozusagen, was diese neurowissenschaftliche Grundlagenforschung wenn du sagst, es bringt sozusagen nichts für die gesellschaftliche Natur oder für das Hauptthema eigentlich der kritischen Psychologie, dann kann man sagen, okay, da gibt es vielleicht jetzt irgendwie, man kann was über die biologischen Grundlagen erfahren, aber ich sehe nicht wirklich, was einem das jetzt grundlegend irgendwie weiterhilft. Also ich sehe überhaupt eigentlich gar keinen Zweck darin, das so zu machen. Also einmal durch die schlechte Übertragbarkeit auf den Menschen und dann weiß ich nicht, was einem das jetzt auch bezüglich gesellschaftlicher Fragestellungen quasi, wie einem das da weiterbringen soll. Und was jetzt hier in deiner Forschung der Unterschied ist zwischen der Mainstream-Neurowissenschaft sozusagen, oder den sehe ich da jetzt gerade gar nicht. Also fange ich von hinten an, dass meine Forschung ist Mainstream-Neurowissenschaft. Anders würde ich meine Ergebnisse nicht publiziert kriegen und würde auch meine Doktorarbeit nicht anerkannt bekommen, da wo ich derzeit schreibe. Mein Versuch ist es jetzt halt, meine Forschung vor dem Hintergrund der kritischen Psychologie selbst zu reflektieren. Und die Grundlagen psychischer Prozesse zu kennen, halte ich für enorm wichtig, um dann zu wissen, wie funktioniert überhaupt Perzeptions-Operationskoordination. Um dann zu wissen, wie kann sich ein Mensch überhaupt bewusst zu seiner Umwelt verhalten. Das sind ja die Grundlagen, auf dessen dann bewusstes Verhalten aufbaut. Das bewusste Verhalten zu entsteht ja nicht im luftleeren Raum, sondern wir haben eben diese grundlegenden Koordinationsmechanismen, die wir eben grundlegend in ihren grundlegenden Funktionen zum Teil dann auch mit anderen Organismen teilen. Und die müssen wir auch erstmal definiert haben. Also Holzkamp geht ja auch in seiner Grundlegung, wo er das Psychische herleitet, sehr stark tierexperimentell vor, dass er bei einzelnen Organismen versucht nachzuweisen, welche psychischen Spezifitätsniveaus da vorliegen und wann es zu einem qualitativen Wechsel kommt. Und hochspannend an solcher Forschung, wie ich sie jetzt betreibe, finde ich, dass diese Frage, wie funktionieren eigentlich ältere Spezifitätsniveaus noch bei Menschen, wie interagieren diese Spezifitätsniveaus, dazu hat Holzkamp sehr wenig. Und das würde, er postuliert das so, allerdings rein theoretisch, und hier hat er keine konkreten Forschungsergebnisse, die er anführt. Bei seinen Dominanzwechseln zwischen den Spezifitätsniveaus führt er in der Regel tierexperimentelle Forschung an, wo es zu einem Dominanzwechsel gekommen ist, was jetzt die neue Qualität ist, was der qualitative Sprung ist. Und am Ende fasst er dann zusammen, die unterschiedlichen Spezifitätsniveaus sind beim Menschen noch erhalten. Es gibt auch eine Ebene interne Evolution, die da weiterläuft. Grundlegend, also die allergrundlegendsten Mechanismen ändern sich allerdings nicht, diese Entspezifizierung, die er da anführt, hat hier allerdings keinerlei tierexperimentelle Beweise mehr oder Forschung, die er da anführt, die beschreibt, wie diese Interaktion oder das Zusammenspiel oder eben auch die Konkurrenz zwischen den unterschiedlichen Ebenen, die er beschreibt, dann abläuft. Und das wäre, denke ich, in Kapitel 9 von der Grundlegung ein Forschungsbeispiel, auf das man da Bezug nehmen könnte, um zu sagen, so entwickeln sich unterschiedliche Spezifitätsniveaus. Man müsste jetzt dann natürlich nochmal diese Lernniveaus, die ich hier untersuche, nochmal genau kritisch-psychologisch reanalysieren. Das habe ich bisher noch nicht gemacht. Und dann könnte man darüber Aussagen treffen, wie diese interagieren oder vielleicht nochmal herausarbeiten, wann es zu Konkurrenz kommen könnte und wann es zu einer Interaktion kommt und wie diese unterschiedlichen Spezifitätsniveaus aufeinander aufbauen. Hier war eine Frage, ob dann. Ja. Oder ist egal, also ich meine, du warst zuerst, aber. Ich wollte uns dazu noch was fragen, das ist gerade dazu, aber. Ja, okay. Nee, ich meine jetzt nur, aber wenn du, du sagst eben, dass man diese Forschung jetzt zum Beispiel dafür verwenden könnte, weitergehend eben die Entwicklung, eben diesen Sprung zum Beispiel, die genauen Unterschiede der Spezifitätsniveaus weiter zu erforschen. Aber du hast vorhin in deinem Vortrag ja auch gesagt, dass es zum Beispiel gar nicht möglich oder bisher gar nicht richtig möglich ist, schon allein die unterschiedlichen Arten des Lernens zwischen Menschen und Tieren zum Beispiel so richtig miteinander im Vergleich zu bringen, weil man zum Beispiel gar nicht wirklich sagen kann, ob eine Ratte so etwas wie explizites oder implizites Lernen hat. Das heißt, wenn man da sowieso schon etwas Äpfel mit Birnen vergleichen muss, dann gibt es doch eigentlich auch gar keine. Ich meine, wie könnte man dann in so einer Forschung versuchen, diese Spezifitätsniveaus miteinander zu vergleichen, wenn man jetzt schon bei der Definition gar nicht mehr Gemeinsamkeit eigentlich hat auf dem Raum? Also bei dem Vergleich zwischen den Spezies ist das natürlich nur auf einem sehr basalen Level möglich. Ja, du kannst ja nur zwischen den Spezies vergleichen, weil ich meine, nee, ich kann. ich kann ja auch unterschiedliche Spezifitätsniveaus bei Menschen untersuchen. Ich kann, wie es ja in der traditionellen oder bürgerlichen Psychologie gemacht wird, einfache Experimente zum klassischen Konditionieren oder zum experimentellen Konditionieren machen. Damit untersuche ich keine spezifische Gesellschaftlichkeit des Menschen, sondern damit mache ich Untersuchungen auf der Ebene einer niedrigeren Lernform, auf einer der evolutionär älteren, nicht mehr dominanten Lernformen, die beim Menschen allerdings immer noch vorliegen. So kann ich innerhalb der Spezies Untersuchungen machen. Und wie Holzkamp postuliert, kann ich sehr basale, also Holzkamp postuliert ja, dass bei sehr basalen Lernformen oder Operations-Perzeptionskoordinationen, dass da die Unterschiede zwischen den Spezies nahezu verschwinden. Und die Tierforschung wird da relevant, wo ich, also ich kann im Labor sauberer arbeiten, als ich es jetzt im Humanexperiment könnte. Und ich kann nur Hinweisen, die ich habe, wie zum Beispiel die sequentiellen Lerndefizite beim Parkinson-Patienten, kann ich versuchen nachzustellen. Hätte ich jetzt hier nichts gefunden, dann wäre meine Schlussfolgerung vielleicht gewesen, es ist offensichtlich nicht das dorsales Striatum. Ich habe bei Parkinson-Patienten häufig Defizite im präfrontalen Kortex. Kann ich sagen, also beim Mensch-Experiment kann ich jetzt nicht sagen, ist es der präfrontale Kortex oder das dorsale Striatum. Dann könnte ich dann im Tierexperiment nochmal schauen, vielleicht ist der präfrontale Kortex. Dann hätte ich bei Ratten jetzt gefunden, ich lädiere den präfrontalen Kortex, habe dann sequentielle Defizite, allerdings nicht im dorsalen Striatum, wenn ich das lädiert habe. Dann könnte ich die Hypothese aufstellen, bei Parkinson-Patienten ist es vermutlich die Schädigung im präfrontalen Kortex, die zu den Defiziten führt. Und könnte dann vielleicht nochmal weitere Experimente machen mit zum Beispiel Versuchspersonen, die eine präfrontale Demenz haben. Also das könnte man dann gewissermaßen die Tierforschung als Vorbereitung für eben dann Humanen. Genau, also es ist eine Zuarbeit. Okay, jetzt habe ich hier mal, hier und dann. Also das mit der sozusagen als Hypothesenlieferant hört sich schon anders an als die Verallgemeinerbarkeit auf unspezifischen Niveaus. Also mein Eindruck war, dass du da ein bisschen zu schnell bist und dass du die Entspezifizierung sozusagen als pauschale, als Joker genommen hast, um zu sagen, da muss ich mir jetzt keine Gedanken mehr machen über das Verhältnis der unterschiedlichen Spezifitätsniveaus zueinander und über das Problem der Eigenevolution. Es ist ja eben nicht so, dass die voneinander so getrennt sind, also das ist das eine Problem, sondern auch die unspezifischen Niveaus bei Menschen sind eben unspezifisch in Relation zu den spezifischen Funktionen. Und wenn du dieses jetzt auseinanderreißt und postulierst, diese unspezifischen Niveau bei Menschen ist dann vergleichbar mit dem unspezifischen Niveau beim Tieren, wo es eben eine andere spezifische Funktion gibt, sozusagen, dann ist das ein, finde ich, ein Analogieschluss, der nicht zulässig ist. Am Schluss hat sich das eben ja schon sehr viel schwächer angehört, wenn ich das jetzt mal so als Hypothesenlieferant interpretiere. Dann ist das eben kein Analogieschluss mehr oder gar eine Übertragung, sondern eben nur ein Anreiz, jetzt in der Humanforschung in eine bestimmte Richtung zu gucken. Also ich glaube, ich habe es, wenn ich das richtig verstehe, ich glaube, ich habe das mit der Entspezifizierung ein bisschen anders verstanden. Also ich glaube, mit Entspezifizierung meint Holzkamp wirklich so, wie ich habe mir das Kapitel 9.5 jetzt nochmal durchgelesen, natürlich von dem Vortrag. Ich glaube, ich meinte wirklich, dass auf sehr basalen Leveln kein Unterschied in den Spezifitätsniveaus ist. Also dass hier die Perzeptions-Operationskoordination, die Grundlagen davon bei allen Spezies relativ ähnlich sind und dementsprechend auch eine Vergleichbarkeit ist. Und ich leite hieraus dann eine Einschränkung ab, was meine Spezifitätsniveaus angeht. Also ich kann wirklich nur sehr basale Lernprozesse zwischen den Spezies vergleichen und das sehe ich dann nur als eine weitere Einschränkung. Ich kann nur Hypothesen daraus generieren. Also ich würde sagen, ich habe einmal diese Einschränkung, dass ich nur über sehr basale Sachen Aussagen aus dem Tiermodell überhaupt versuchen kann, dafür Erkenntnisse für den Humanbereich zu gewinnen. Und dass ich nur sehr basale Sachen untersuchen kann. Und dass ich hier dann auch nur Hypothesen generieren kann, neue, und keine Aussagen treffen kann. Was ist denn das Perzeptions-Operationskoordination bei Ratten? Zum Beispiel, ich sehe ein Licht aufleuchten und pocke mit der Nase da rein. Und bei Menschen wäre das äquivalent, ich sehe ein Licht aufleuchten und drücke mit meinem Finger auf die Taste. Das würde ich bestreiten, aber das müsste man ja ins Detail gehen. Also genau diese Vergleichbarkeit würde ich in Frage stellen. Ich spreche auch nicht von der Vergleichbarkeit, sondern ich spreche von Hypothesen, die ich daraus generieren kann. Jetzt bist du dran. Oder bist du auch direkt dazu? Oder ja. Ist ein ganz anderes Thema? Ja, Ich jetzt? Ja. Ja, also auch nochmal. Also, ist, weiß nicht, Herr Preuß, habe jetzt nicht so viel gelesen, aber diese, sondern nur die Einführung von Horace Marker. Und da ist ja auch ein großer Teil darüber, über dass die sozusagen traditionelle wissenschaftlichen Instrumente in der Psychologie und zum Beispiel auch die Tiermodelle, dass daraus zumindest für Kategorien sozusagen, aber auch sonst eigentlich nicht wirklich ein Wissensmehrwert gewinnbar ist. Und ich glaube auch, was du meinst mit diesen Spezifitätsniveaus, wenn man jetzt solche einfachen Experimente mit Menschen macht wie das, dann abstrahiert man ja auch vollkommen von der gesellschaftlichen Natur des Menschen. Ich glaube nicht, dass sich das sezieren lässt, sozusagen, dass man sagen kann, ich überprüfe jetzt beim Menschen nur ein niedriges Niveau und dann kann ich aber trotzdem nicht davon absehen, dass ich einen Probanden, zu einem Organismus mache und diese ganze Problematik und ihn in ein Experiment reinstecke, wo er dazu gezwungen wird, jetzt das und das zu machen, ohne dass er sagen kann, ich habe da jetzt überhaupt keinen Bock drauf, auf so eine schwachsinnige Aufgabe, irgendwelche Sachen einzutippen. Und das, dieses alles spiegelt sich ja wieder. Und deswegen würde ich, vielleicht gibt es da sozusagen so zwei Strömungen in der kritischen Psychologie, aber dass die Aussagefähigkeit von solcher Art Experimenten ja, dass man die auch grundsätzlich in Frage stellen kann. Und dann nochmal speziell dazu, glaube ich, dass diese ganze zum größten Teil in der Neurowissenschaft, dass dann darum geht, okay, dann weiß man danach im Hippocampus, wenn man da was kaputt macht, dann funktioniert irgendwas nicht mehr. Aber was lernt man da von dieser Lokalisierbarkeit, also dass man halt sagt, also oder, ja, bei Menschen ist es dann auch so mit funktioneller Kernspintomographie, weiß man, okay, wenn jemand Angst hat, dann ist jetzt da und da besonders viel sauerstoffreiches Blut im Gehirn. Aber was sagt mir das über Angst? Eigentlich gar nichts, sondern mir sagt das nur, dass das an irgendeinem bestimmten Ort ist und das geht eigentlich auf ein Niveau zurück, wie der Gallen, wo der dann Ende des, oder Anfang des 20. Jahrhunderts irgendwie an der Form des Schädels gesagt hat, da Leute, die jetzt einen besonders hohen Höcker da haben, sind besonders aggressiv. Da gibt es ja dieses Bild, was sozusagen eine Grundkritik an der funktionellen Kernspintomographie ist, dass das quasi eine Wiederholung von diesem Lokalisierungsgedanken ist. Und ich glaube nicht, dass man davon, von dieser Lokalisierung, wenn man jetzt weiß, da und da ist diese Funktion vielleicht oder da ist was aktiv, wenn man so eine Funktion ausübt, dass man da irgendwas über das Lernen oder irgendwelche menschlichen Eigenschaften lernt, sondern quasi lehrt. Also erstmal würde ich sagen, die FMEI-Studien sind nicht per se komplett irrelevant. FMEI ist eine sehr wertvolle Methode, man muss einfach nur die Grenzen erkennen. Holtkamp lehnt auch nicht komplett die bürgerliche Psychologie ab und die Experimente. Er sagt halt nur, die untersuchenden Menschen wie einen Organismus unter fremdgesetzten Bedingungen, zu denen er sich nicht bewusst verhalten kann. Und er fordert dann keine Ablehnung, sondern eine Reinterpretation. Und in der Grundlegung der Psychologie macht er ja nichts anderes als Tierexperimente zu unterschiedlichen Organismen, angefangen von irgendwelchen Fischen bis hin zum Sozialverband bei Affen durchzugehen und die zu reinterpretieren, wann welches Spezifitätsniveau erreicht wird und zu welchem qualitativen Sprung in der psychischen Entwicklung das hierbei kam. Und hierbei sind sehr viele Fragen offen. Und diese Theorie kann man mit Tierforschung dann auch auf eine solidere Basis stellen, indem man gezielt sagt, hier und da, zum Beispiel was in meinem Fall dann, was geht die Interaktion von Unterschieden, was die Interaktion von unterschiedlichen Spezifitätsniveaus angeht, allgemeine Aussagen treffen zu können, wie diese im Verhältnis zueinander stehen. Also wie ich bereits anfangs gesagt hatte, da hat Holtkamp noch nichts zu geliefert, aber postuliert es so. Und ich will auch in der Forschung die FMEIs und die EEGs nicht missen. Das ist natürlich ein Riesenfortschritt verglichen mit zu irgendeiner Phänologie, dass ich jetzt einfach an Schädelformen irgendwas vorhersagen will. Ich finde es schon sinnvoll zu versuchen, bewusste Prozesse auch auf eine materielle Basis zu stellen. Ich muss nur aufpassen, dass ich das Ganze nicht überinterpretiere, wie es dann auch geschieht und dann gesagt wird, die haben mittlerweile. Sag mir doch mal ein Beispiel, wo das irgendwas nützt. Oder einen weiteren Erkenntnis. Also irgendein FMI-Beispiel, wo man in irgendeiner Form mehr über das Denken oder. Also zum Beispiel Organisation vom Gehirn finde ich es hochspannend, dass man herausgefunden hat, dass bei blinden Menschen andere Sinnesorgane dann die frei gewordenen Strukturen, die jetzt sonst für Sehen zuständig gewesen sind, hinten der Lappen, dass die dann Verknüpfungen bilden mit zum Beispiel Tastsinn oder Gehör und dass ich hier, auf der, das wäre auch wieder die Perzeptionsebene, dass ich hier das Gehirn umstrukturieren kann. Das finde ich ein hochspannendes Ergebnis. Ob das jetzt Einfluss auf gesellschaftliche Prozesse hat, das ist natürlich nicht die Frage. Aber für solche Fragestellungen kann die Schädelvermessung nicht bieten. Also mal Zwischenstand kurz, weil ich weiß nicht, also wir haben jetzt, glaube ich, du bist noch dran, du nicht mehr. Und du auf jeden Fall, und ich weiß nicht, wegen Pause, ob wir... Wir können jetzt noch die Rednerliste schließen. Sehen noch, genau, also wer noch will, soll jetzt nochmal sich melden. Sonst würde ich sagen, macht ihr beide einfach noch. Du warst noch. Ja, genau. Ja, also ich will die Ergebnisse hier jetzt nicht so grundsätzlich anfechten, aber was mir halt eben noch aufgefallen ist, als Sie sagten, als du sagtest, wir haben ja jetzt hier gemerkt, dass das jetzt nicht der Präfrontalkortex war, sondern das basale Reaktion. Der Präfrontalkortex habe ich noch nicht untersucht, das war nur eine Hypothese, die ich generiert habe. Wollte ich nämlich sagen, das wäre eine Frage, die hätte ich dann noch. Nicht nochmal zur Überprüfung, weil es könnte ja sein, dass es egal ist, welches Organ von beiden lediert ist. Oder also wenn beide lediert sind oder nur eins von beiden, also ich finde, man müsste schon auch den anderen nochmal, also wenn das bei Parkinson-Patienten so ist, dass alle drei Organe lediert sind und hier hat man jetzt nur Hippocampus und dorsales Embryum oder wie hieß das? Striatum. Striatum. Striatum. Gedings, dann muss man ja auch nochmal den Präfrontalkortex überprüfen. Weil absolut. Absolut. Also meine Forschung ist noch nicht am Ende und wird es auch vermutlich nie sein. Also und vor allen Dingen, wenn ich sage, es sind die striatalen Projektionen in dem präfrontalen Kortex, dann würde ich auch davon ausgehen, dass es da auch dann zu Defiziten kommt im sequentiellen Lernen. Aber hier müsste ich jetzt Hypothesen dazu generieren. Meine Hypothese wäre jetzt soweit, dass der präfrontale Kortex, weil er die Informationen des Triatums mit verarbeitet, dann eben auch bei Läsionen im präfrontalen Kortex zu Defiziten im sequentiellen Lernen kommen kann. Aber da so, weil eben hatte ich das so verstanden, dass das dann ein Ausschlusskriterium ist. Also wenn das hier jetzt bei dem dorsalen Striatum geklappt hat, dann kann es ja nicht der Präfrontalkortex sein. Nee, das war andersrum. Wenn ich jetzt beim dorsalen Striatum keine Defizite im sequentiellen Lernen gefunden hätte, wenn also, dann hätte ich sagen müssen, es ist vermutlich nicht das Striatum. Ich habe bei Parkinson-Patienten hauptsächlich eine Schädigung der dopaminergen Neurone. Allerdings auch andere Schädigungen. Dann sehe ich Defizite im sequentiellen Lernen. Jetzt weiß ich nicht, ist das Defizit im sequentiellen Lernen bei Parkinson-Patienten auf die dopaminergen Neurone zurückzuführen, die kaputt gegangen sind? Das wäre natürlich der wahrscheinlichste Kandidat, weil das die prominenteste Störung bei Parkinson-Patienten ist. Kann aber auch jede andere Struktur sein, die bei denen kaputt ist. Also nehme ich die Rate, mache bei der das dorsale Striatum kaputt. Und schaue dann, ob da ein ähnliches Defizit auftritt. Und so hätte ich jetzt bei der Ratte kein Defizit gefunden, nachdem ich das dorsale Striatum lediert habe, dann könnte ich aus dem Tiermodell heraus die Hypothese generieren, es ist vermutlich nicht das dorsale Striatum, sondern es muss vermutlich irgendeine andere Struktur sein, die bei Parkinson auch betroffen ist. Ja, das ist klar. Und dann wäre einfach der präfrontale Kortex ein naheliegender Kandidat, der mit was allem im Zusammenhang steht. Das ist fast schon wieder trivial. Ich wollte zu dem eben noch sagen, mit dem Parkinson, also mit dem Ergebnis für Parkinson-Patienten, dass man das dann früh diagnostizieren kann, könnte das nicht auch was Suggestives haben, wenn man dann bei allen Leuten, die Probleme mit der was suggestiv ist. Also wenn man dann bei allen schon quasi so eine Vordiagnose stellen würde, alle, die in diesem Dings impliziten Lernen ein Problem haben, kann ja sein, dass es das auch andere haben, meine ich nur. Also nicht, dass sie dann nachher wirklich Parkinson kriegen, weil man, also manchmal hat ja so das, was man den Menschen sagt, auch viel mehr Einfluss über die Psyche auf das Materielle, als man denkt. Und, ja. Also zum Beispiel wurden ja auch schon Alzheimer-Patienten gefunden, bei denen sich das überhaupt nicht ausgewirkt hat, obwohl das Gehirn so dementsprechend kaputt war. Und dann könnte es ja auch umgekehrt sein, dass sie dann so einen Scheinparkinson entwickeln, obwohl das Gehirn nicht dementsprechend, meine ich halt nur, also mit Diagnosen, also mit so frühen Diagnosen, also das habe ich eben noch so gedacht. Also ich will mir jetzt nicht anmaßen aufzustellen, wie man einen Plan machen kann, wie man eine Frühdiagnostik machen kann. Ich kann allerdings ausschließen, dass man allein aufgrund des sequentiellen Lernens Parkinson eine Frühdiagnostik machen kann. Es ist bei anderen Erkrankungen, wie zum Beispiel der Huntington-Erkrankung, die haben auch Defizite im sequentiellen Lernen. Und wenn ich jetzt jemanden vor mir habe, der Defizite im sequentiellen Lernen hat, weiß ich nicht, hat er vielleicht Huntington, hat er Parkinson, hat er irgendwas ganz anderes. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ohne Ahnung davon, der klinischen Diagnostik beim Parkinson zu haben, ich hatte nie was mit irgendeinem wirklichen Parkinson-Patienten zu tun, sondern habe nur die Grundlagenforschung gemacht. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre eine Testbatterie, weil es unterschiedlichste Frühsymptome gibt, die vermutet werden. Da müsste ich zu jedem Einzelnen aber erst noch abklären, aufwendig, ob das wirklich ein Frühsymptom von Parkinson ist, wie stark die Aussagekraft davon ist und bei wie vielen anderen das auftritt. Und ich sehe die Möglichkeit, dass man vielleicht aus mehreren Symptomen heraus eine Testbatterie aufstellen könnte, die dann vielleicht sensitiv wäre, wie zum Beispiel Verlust des Geruchssinns, depressive Verstimmung. Daraus könnten sich vielleicht diskriminative Testbatterien ergeben, aber muss nicht unbedingt der Fall sein. Aber es wäre ein Hinweis darauf, in welche Richtung ich halt schauen kann. Ja, aber finde ich wichtig, dass man da kritisch ist, ne? Also ja, aber dafür muss man doch kein kritischer Psychologe zu sein, um zu sagen, das ist noch nicht diskriminativ. Das hoffe ich mal, dass das sonst auch bei der Methodenlehre, bei sonstigen Psychologen und hier eben auch dann bei Medizinern, Biopsychologen und Biologen so gesagt wird. Okay, noch eine Frage? Nee, das war, glaube ich, eher eine Antwort. Ich glaube, wir haben mit EEG und mit FMRT echt viel hingekriegt. Wir haben vorher nicht gewusst, zum Beispiel, dass Areale im Gehirn sich weiterbilden können, auch nach der Geburt. Und dass Leute, die irgendwie eine Verletzung im Gehirn haben, auch 3 Wochen danach oder ein Jahr danach noch irgendwelche Verbesserungen nachweisen können. Wir haben gesagt, okay, die sind ja verletzt, die haben eine Läsion, die lassen sie fallen. Und mit solchen Verfahren haben wir hingekriegt, zu zeigen, okay, mit vielleicht ein bisschen Creme, mit richtigen Hinweisen, können wir den Leuten doch weiterbringen. Das ist eine gesellschaftliche Intervention, die halt echt wichtig ist. Die haben riesige. Also Neurogenese wurde vorher nicht dargestellt. Da wurde trotzdem haben Leute weiter trainiert und haben wieder erlernt. Das war vorher ja gar nicht. Es gibt neue Anweise und neue Hinweise, die halt mit der wirklich weitergekommen sind, wie zum Beispiel Biofeedback oder Neurofeedback, wo Sachen echt trainiert werden. Und die können halt ohne solche Verfahren überhaupt nicht nachgewiesen werden. Und das zweite Argument ist, wir können ein Auge uns angucken und fragen, warum es nicht fährt. Und ohne die Grundlagen zu wissen, ob vielleicht die Handbremse angezogen ist oder vielleicht hat er kein Benzin. Diese Unterscheidung können wir nicht nur von uns das Auto anzugucken und sagen, ey, das fährt nicht. Da müssen wir reingucken, da müssen wir wissen, wie das funktioniert. Das ist halt eine biologistische Maschine-Sichtweise auf den Menschen. Ich will nicht sagen, dass wir Menschen Auto sind, das sage ich nicht. Aber ich sage, dass wir beides brauchen. Und das komplette Aufschließen von neuronalen Grundlagen und sagen, das ist überhaupt nicht wirklich, weil wir Menschheit überhaupt keine Neurone sind, sondern viel, viel weiter entwickelt, das finde ich ein bisschen zu stark. Also wir haben in der biologischen und neuropsychologischen Forschung oft das Problem, dass verkürzt dargestellt wird und wir meinen im FMRT irgendwelche Aussagen über irgendwelche die Natur des Menschen treffen zu können. Und es ist oft äußerst verkürzt. Weil ich finde es fatal, daraus einen Umkehrschluss zu machen. Der FMRT wird oft falsch angewendet, also ist er komplett sinnfrei. Das ist absolut nicht der Fall. Der FMRT ist eine großartige. Das ist diskutierbar, würde ich sagen. Kannst du jetzt eigentlich das ist sagen? Es ist, ich bin jetzt auch nicht definitiv so, sondern es ist diskutierbar, ob FMRT genau. Komplett. Aber man sollte nicht den Umkehrschluss machen und sagen: Hier habe ich jede Menge Forschung, die, also was weiß ich, diese Aussagen wie Männer nehmen die rechte Gehirnhälfte und Frauen die linke oder irgendwas Umgekehrtes und der Nucleus accumbens ist das Belohnungszentrum, das ist alles Schluss, den die Neuroforschung produziert hat mit dem FMRT. Und bloß weil die Schluss produziert haben, ist noch nicht der Umkehrschluss richtig zu sagen, die Methode FMRT an sich ist Schluss, sondern es braucht verantwortungsvollen Umgang damit. Ich bin jetzt kein FMRT-Experte, aber ich will dieses Instrument in der Forschung nicht missen. Dazu müsste man jetzt nochmal einen Vortrag machen, dass ich mit FMRT besser funktioniert. Ich habe da meine Doktorarbeit gemacht. Und natürlich kann man es nicht so radikal sagen, aber man kann schon eine Tendenz. Das ist auch eine Einzelmeinung, die man dann nochmal diskutieren muss. Kann ich dann noch eine Frage, so schnell eine Verständnisfrage? Das ist ja alles nicht direkt ablesbar, sondern wird in einer bestimmten Software verarbeitet, soweit ich weiß. Und da wäre ja auch die Frage, wer schreibt wie diese Software? Oder, ja, also ich habe auch gehört, dass es unterschiedliche Software gibt, die zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen dabei. Das sind genau, das ist eine riesengroße Statistik, also es ist halt Statistik. Also das ein T-Test von, weiß nicht, 50 mal 50.000 Ja, also hier wird zum Beispiel einfach ganz oft bei FMRT-Untersuchungen diese Alpha-Fehlerformulierung missachtet. Weil das ist ja dann auch einfach ein Verfahrensfehler, den man so auch benennen kann und dann kritisieren kann. Und sagen kann, ja klar, wenn ihr 100 T-Tests rechnet, dann werden 5 davon signifikant, auch wenn gar nichts los ist. Genau. Aber das sind ja alles Probleme, die man benennen kann und wo man dann sagen kann, ihr habt einfach den FMRT falsch angewendet oder falsch ausgewertet in dem Fall. Ja, wer entscheidet, wann richtig ausgewertet wird? Das entscheidet keiner, das sieht man nicht. Also hier kann ich dann Holzkamp nochmal benennen, der dann sagen würde, die Ergebnisse zeigen sich augenscheinlich so und für jeden sichtbar oder sie tun es nicht. Hier kann ich mal auf mein eigenes Diplomarbeit verweisen. Die hatte ich zur präfrontalen Hemisphärenasymmetrie im EEG geschrieben bei Emotionskontrolle. Wir hatten zuerst keinen, wir haben das Ganze varianzanalytisch ausgewertet. Da hat sich nicht gezeigt, was wir sehen wollten. Dann haben wir nochmal die Residualvarianz ausgewertet. Dann hat sich was gezeigt. Das ist, glaube ich, so ein ganz klassisches Beispiel, wo man sagen würde, nach Holzkamp, nee, in den Ergebnissen hat sich nichts gezeigt und ihr habt dann bloß an der Statistik rumgespielt, bis es gepasst hat. Ja, und das sehe ich auch nicht so ganz, weil es ist ja umgekehrt auch so. Wenn du jetzt dieses Ergebnis hast, dann kann es ja schon ein zufälliges Ergebnis sein. Das heißt ja nicht, dass es sich gezeigt hat. Wenn du das Experiment jetzt nochmal machst, dann ist es vielleicht genau umgekehrt. Nee, ich finde die doppelte Absicherung besser. Also ich finde sowohl die statistische Auswertung, aber es zeigt sich, meinst du einfach, dass man das sieht, quasi, dass man in der Kurve sieht, dass es dann gezeigt wird, das dass man einen Test macht. Ja, also damit es einen signifikanten Einfluss hat, finde ich, hat Holzkamp dann... Die eine, sozusagen, der eine Wert muss größer als der andere sein. Nein, das nicht, das nicht. Ich das persönlich würde im Gegensatz zu Holzkamp auch eine statistische Auswertung nicht ablehnen. Holzkamp lehnt die sehr vehement ab und er sagt eben, diese Ergebnisse müssen... Er beschreibt das nur in einem Nebensatz. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er sich das vorstellt. Ich glaube nicht, dass Holzkamp so naiv gewesen ist und gesagt hat, die eine Gruppe hat, ich kann 100 Frauen, 100 Männer nehmen, bei beiden denen die Kuh messen und dann haben halt die Frauen eine Kuh von 101 im Durchschnitt und die Männer eine von 99 oder umgekehrt. Ich glaube nicht, dass Holzkamp dann sagen würde, man sieht den Unterschied und das ist dann jetzt die biologische Basis, die wir nachgewiesen haben. Er hat sie einfach nicht weiter ausgeführt. Er lehnt nur diese statistische Auswertung ab, weil er die für Spielerei sich hält. Wo er da Grenzen ziehen will und wie kann ich denn sagen? Dann ist aber diese Aussage auch relativ fragwürdig, wenn das jetzt unser Hinweis ist. Das jetzt sozusagen zu zitieren und damit zu sagen, jetzt die kritische Psychologie sagt das und das. Ich finde auch, mein Ergebnis ist zum Teil schon anwendbar. Also ich glaube schon, dass bei meinen Daten, wo ich ja so ein, ich gehe nochmal zurück auf meine Zeichnung, auf meine Grafik. Also hier noch zu sagen, es ist vermutlich ein Zufallsergebnis, dass die schnell, langsam sind und sich das in vielen Experimenten nacheinander gezeigt hatte, würde ich sagen, an dieser Grafik kann ich sequenzielles Lernen... 5 und 0,055. Aber genau dieses... Das ist ein Unterschied mit einer Streuung von 0,0. Aber es geht ja auch um die Stabilität. Also wenn ich jetzt 5 ergebe... 5? Wenn ich 5 Studien am Stück gemacht habe und sich das jeweils in den Reaktionszeiten als auch in der Genauigkeit zeigt und immer wieder genau dieses Zackenmuster. Aber wenn ich eine andere Skalierung nehmen würde, meint er doch, dann würde sich das ja angleichen. Genau, aber ich muss ja die Skalierung an meine Daten schon anpassen. Aber wenn ich jetzt 5 so Kurven hintereinander habe, also dieses Ergebnis wird nicht, ich könnte jetzt noch sagen, das ist ein P-Wert von 0,036. Mit einem T-Wert von XY, dadurch würden die Daten jetzt nicht anschaulicher werden. Ja, doch, schon. Ich finde, dass ich hiermit so sequenzielles Lernen zeigen kann. Ich persönlich lehne auch die statistische Auswertung nicht ab, aber bei einigen Daten ist der Effekt, den ich zeigen will, eben augenscheinlich.